Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 176 an Goethe. Erwarten Sie heute noch nichts Bestimmtes von mir über den Eindruck, den das achte Buch auf mich gemacht. Ich bin beunruhigt und bin befriedigt. Verlangen und Ruhe sind wunderbar vermischt. Aus der Masse der Eindrücke, die ich empfangen, ragt mir in diesem Augenblick Mignons Bild am stärksten hervor. Ob die so stark interessierte Empfindung hier noch mehr fordert, als ihr gegeben worden, weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Es könnte auch zufällig sein, denn beim Aufschlagen des Manuskripts fiel mein Blick zuerst auf das Lied und dies bewegte mich so tief, dass ich den Eindruck nachher nicht mehr auslöschen konnte. Das Merkwürdigste an dem Totaleindruck scheint mir dieses zu sein, dass Ernst und Schmerz durchaus wie ein Schattenspiel versinken und der leichte Humor vollkommen darüber Meister wird. Zum Teil ist mir dieses aus der leisen und leichten Behandlung erklärlich. Ich glaube aber noch einen andern Grund davon in der theatralischen und romantischen Herbeiführung und Stellung der Begebenheiten zu entdecken. Das Pathetische erinnert an den Roman, alles Übrige an die Wahrheit des Lebens. Die schmerzhaftesten Schläge, die das Herz bekommt, verlieren sich schnell wieder, so stark sie auch gefühlt werden, weil sie durch etwas Wunderbares herbeigeführt wurden und deswegen schneller als alles andere an die Kunst erinnern. Wie es auch sei, so viel ist gewiss, dass der Ernst in dem Roman nur Spiel und das Spiel in demselben der wahre und eigentliche Ernst ist, dass der Schmerz der Schein und die Ruhe die einzige Realität ist. Der so weise, aufgesparte Friedrich, der durch seine Turbulenz am Ende die reife Frucht vom Baume schüttelt und zusammenweht, was zusammengehört, er scheint bei der Katastrophe gerade so wie einer, der uns aus einem bänglichen Traum durch Lachen aufweckt. Der Traum flieht zu den anderen Schatten, aber sein Bild bleibt übrig, um in die Gegenwart einen höheren Geist, in die Ruhe und Heiterkeit, einen poetischen Gehalt, eine unendliche Tiefe zu legen. Diese Tiefe bei einer ruhigen Fläche, die überhaupt genommen ihnen so eigentümlich ist, ist ein vorzüglicher Charakterzug des gegenwärtigen Romans. Aber ich will mir heute nichts mehr darüber zu sagen erlauben, so sehr es mich auch drängt. Ich könnte Ihnen doch jetzt nichts Reifes geben. Könnten Sie mir vielleicht das Konzept vom siebenten Buche, wovon die Abschrift für Ungarn gemacht worden ist, schicken, so wäre mir sehr dienlich, das Ganze durch alle seine Details zu begleiten. Obgleich ich es noch in frischem Gedächtnis habe, so könnte mir doch manches kleinere Glied der Verbindung entschlüpft sein. Wie trefflich sich dieses achte Buch an das sechste anschließt und wie viel überhaupt durch die Antizipation des Letztern gewonnen worden ist, sehe ich klar ein. Ich möchte durchaus keine andere Stellung der Geschichte als gerade diese. Man kennt die Familie schon so lange, ehe sie eigentlich kommt. Man glaubt, in eine ganz anfanglose Bekanntschaft zu blicken. Es ist eine Art von optischem Kunstgriff, der eine treffliche Wirkung macht. Einen köstlichen Gebrauch haben Sie von des Großvaters Sammlung zu machen gewusst. Sie ist ordentlich eine mitspielende Person und rückt selbst an das Lebendige. Doch genug für heute. Auf den Sonnabend hoffe ich Ihnen mehr zu sagen. Hier der Rest der Xenien. Was heute folgt, ist, wie Sie sehen, noch nicht in dem gehörigen Zusammenhang, und alle meine Versuche, die verschiedenen Gruppen zusammenzubringen, sind mir missglückt. Vielleicht helfen Sie mir aus der Not. Es wäre gar zu schön, wenn wir diese letzte Partie recht reich ausstatten könnten. Wenn ich den neuen Cellini in 3 Wochen erhalte, so ist es gerade noch Zeit. Leben Sie recht wohl. Herzliche Grüße von meiner Frau, die eben im Roman vertieft ist. Vom Hesperus habe ich Ihnen noch nichts geschrieben. Ich habe ihn ziemlich gefunden, wie ich ihn erwartete, fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist, voll guten Willens und herzlich geneigt, die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht. Doch sprach ich ihn nur einmal und kann also noch wenig von ihm sagen. Jena, den 28. Juni 1796, SCH.